Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach dem Fußball aus besonderem Anlass noch ein Blick nach Asien auf eine wahrhaft historische Gipfelbegegnung in Peking. Die Normalisierung der Beziehung zwischen China und der Sowjetunion verändert die Weltpolitik und verbessert die Chancen einer Konfliktlösung in Afghanistan und Kambodscha. Mit einem mediengerechten Handschlag und mit der gegenseitigen Anrede Genosse ziehen zwei sozialistische Supermächte einen Schlussstrich unter eine Vergangenheit, die zeitweilig den Weltfrieden bedroht hat. Das große außenpolitische Ereignis ist durch die Massendemonstrationen auf dem Platz des himmlischen Friedens überschattet, ja sogar in den Hintergrund gedrängt worden. Der Ablauf des Programms für Gorbatschow ist dadurch wesentlich beeinträchtigt worden. Der sowjetische Gast hat sogar auf die Besichtigung des Kaiserpalastes, der sogenannten verbotenen Stadt, verzichten müssen. Und das ist eine herbe Enttäuschung für die Sowjets und für die chinesischen Gastgeber. Nicht nur Studenten, Millionen Bürger Pekings und auch die Bewohner anderer Städte, voran Shanghais, sind heute auf die Straßen gegangen. Der Partei und der Sicherheitsapparat haben ganz offenkundig die Kontrolle über die Massen verloren. Das Volk in den Städten verlangt mehr Freiheit und Demokratie, und die chinesische Regierung weiß noch nicht, wie sie die Entwicklung steuern und beenden wird. Der 17. Mai ist in vielfacher Hinsicht ein wichtiger Tag in der Geschichte Chinas geworden. Der folgende Film ist uns vor 2 Stunden aus Peking überspielt worden. Es berichten von unterschiedlichen Standorten aus unsere Korrespondenten Gerd Ruge, Jürgen Bertram und Peter Gatter. Draußen vor der Tür des Volkskongresses wird Tag und Nacht demonstriert. Das überschattet den Gipfel, ist peinlich für die chinesische Regierung, nicht unbedingt für Gorbatschow, dessen Bild manche Demonstranten tragen und der hier viel Sympathie genießt. Die große Halle des Volkskongresses hat keine Fenster. Auch die Rufe der Demonstranten dringen nicht bis hierher. Außerdem sind die Wissenschaftler und Politiker, die Gorbatschows Rede anhören, davon überzeugt, dass die Zukunft der sowjetisch-chinesischen Beziehungen auf lange Sicht nicht weniger wichtig ist als die innenpolitische Unruhe. Nach 30 Jahren der Spannungen und Konflikte kann die Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden größten sozialistischen Staaten einen weltpolitischen Wendepunkt bringen. Gorbatschow bringt ein umfassendes Programm möglicher künftiger Zusammenarbeit in Wirtschaft und Handel mit. Und er umreißt eine Zukunft der wirtschaftlichen Integration in Asien, in die China und die Sowjetunion ihre Erfahrungen und Potenziale einbringen sollen. Zu den Grundlagen solcher Zusammenarbeit gehört auch die Ankündigung, die 7000 Kilometer lange Grenze, die längste der Welt, zu demilitarisieren. Gorbatschows Konzept geht weit über das hinaus, was bisher Chinas Politik ist, aber es findet Beifall. Offizieller Höhepunkt, die Begegnung mit Chinas altem Führer und immer noch starken Mann Deng Xiaoping. Der hat einmal gesagt, China werde 10.000 Jahre lang nicht mehr mit der Sowjetunion reden. Aber das ist Geschichte. Deng Xiaoping ist Pragmatiker und Realist, er kennt die Gründe, die für eine Verständigung sprechen, auch wenn die Vorgeschichte chinesisch-sowjetischer Konflikte noch immer sein Denken mitbestimmt. In diesem Gespräch doziert der alte Führer und Gorbatschow weiß genug über China, um respektvoll zuzuhören. Über den Nutzen der Normalisierung, über die allgemeine Übereinstimmung war man sich schon einig, ehe der Gipfel begann. Wirklich verhandelt wird kaum. Wenn es eine Kernfrage gibt, in der es Entscheidungen geben könnte, dann die Frage nach der Zukunft Kambodschas, aber da einigt man sich nicht, wenn auch am Ende der Gegensatz weniger schroff aussieht, als ihn Deng Xiaoping formuliert. Beide Staatsmänner wissen, dass Kambodscha für sie doch nur ein Problem zweiter Ordnung ist, dass ihre beiden Länder von der Normalisierung wirtschaftlich und außenpolitisch enorm profitieren können. Generalsekretär Zhao Ziyang ist ein Mann einer anderen Generation als Deng. Nicht nur deshalb steht er Gorbatschow näher. Das ist eine andere Gesprächsebene. Man kann miteinander umgehen, weil man die Probleme der Reformpolitik von der Wirtschaft bis zur Demokratisierung nüchterner und moderner sieht als die alten Herren, die Gorbatschow in Pension geschickt hat und die in China immer noch eine Institution sind. Gorbatschow weiß genau, welche Spannungen die politische Umgestaltung bringt. Generalsekretär Zhaos Reformpolitik kann durch die Demos ebenso gefördert wie gefährdet werden. Beide sind jeder auf seine Weise für Reformen. Wenn Chinas alte Führer die Macht abgeben, wird der Dialog Moskau-Peking erst wirklich in Bewegung kommen. Der letzte Gipfel im politischen Leben von Deng Xiaoping ist bereits ein Wendepunkt. In der an Dramen reichen politischen Biografie des fast 85-jährigen Deng Xiaoping sollte der Gipfel das letzte, das krönende Kapitel sein. Doch es genügten ein paar unruhige Wochen, um aus dem in aller Welt gepriesenen, von Kapitalisten wie Sozialisten umbuhlten Architekten der chinesischen Reformpolitik eine tragische Figur zu machen. Denn er hatte den Bauern die Freiheit gegeben, ihre Felder nach eigenem Gutdünken zu beackern. Er hatte die im Phlegma versunkene Wirtschaft durch mehr Markt belebt. Aber eine ganz wichtige Gruppe der Gesellschaft hatte er nicht für sich gewinnen können. Die Intellektuellen. Es war exakt zu der Stunde, in der Deng seinem Gast Mikhail Gorbatschow zuprostete, als diese Professoren der Pekinger Beida-Universität einem ebenso verzweifelten wie aufgebrachten Auditorium berichtete, staatliche Stellen hätten im Hungerstreik befindlichen Studenten die Bitte nach Wasser verweigert. Zusammengebrochenen Studenten Wasser verweigern. Es ist exakt diese Kälte der staatlichen Bürokratie, die die nach mehr Moral und Menschlichkeit strebenden Intellektuellen schon seit Jahrzehnten abschreckt in einem Land, das Deng mit Pragmatismus, Machtinstinkt und Sinn für die ökonomischen Realitäten lenkte, aber ohne Sensibilität für die Sehnsüchte einer zur Nachdenklichkeit neigenden Schicht, die zudem materiell total unterprivilegiert ist und die nun den Schulterschluss schaffte. Die historische Bedeutung dieser bewegenden Tage von Peking liegt darin, dass sich die Massen mit den perspektivlosen Studenten und ihren intellektuellen Ziehvätern solidarisierten. Wie viel Unmut gegen korrupte Kader muss sich bei den Bürgern trotz aller Reformen aufgestaut haben? So fragt man sich angesichts solcher Bilder. Bedeutend an den gegenwärtigen Demonstrationen ist auch, dass sie bisher keinerlei Gewalt erzeugten, sondern ganz im Gegensatz zur chaotischen Kulturrevolution Fantasie, Kreativität und Solidarität hervorbrachten. Eigenschaften, die zu fördern, offenbar auch ein sich reformierender Kommunismus nicht in der Lage ist. Die als Erste auf die Straße gingen und durchhalten bis heute, sind zumeist blutjunge Menschen. Heute Abend wurden auf dem Platz des Himmlischen Friedens Fotos durch die Reihen der jungen Leute gereicht, die die Hilfe durch die Bürger dokumentieren. Wir werden das nie vergessen, steht auf den Spruchbändern. Mehrere tausend Studenten setzten derweil ihren Hungerstreik für mehr Demokratie fort. Demokratie. Das ist ein Wert, der im über Jahrtausende feudalen China keinerlei Tradition hat und von dem die meisten chinesischen Bauern, die in China noch immer in der Mehrheit sind, nie etwas gehört haben. Die hungernden Studenten, die nun zu Hunderten in die Krankenhäuser eingeliefert werden, stammen aus einem städtischen Milieu, das mit dem ländlichen so gut wie nichts gemein hat. Sollten Studenten sogar sterben für eine Idee, die sich in China vielleicht noch nicht durchsetzen lässt, dann wäre ihr persönliches Schicksal weit tragischer als das eines Mannes, der immerhin im 9. Lebensjahrzehnt steht. Chinas Studenten essen aus dem Blechnapf, die meisten jedenfalls. Mit Porzellanschalen gehen nur ein paar Kaderkinder, Söhne und Töchter von Funktionären, in die Mensa, um sich Reis und Nudeln zum Mittagessen abzuholen. Bei einem Preis von 70 bis 80 Pfennig für eine Mahlzeit brauchen die chinesischen Jungakademiker etwa 90 Mark im Monat nur für Essen und Trinken. Bücher und Schreibmaterial sind in diesem Budget nicht berücksichtigt. Die Ärmeren unter ihnen bekommen Stipendien von der Hochschule, 17 bis 20 Yuan im Monat. Das sind umgerechnet 6 bis 10 D-Mark. Was Tochter oder Sohn sonst noch brauchen zum Studium in der Hauptstadt an Chinas renommiertester Universität, müssen die Eltern aufbringen. Ein Lehrer-Ehepaar aus der Provinz zum Beispiel, das selbst kaum sehr viel mehr als 120 Mark Familieneinkommen hat. Wohnen dürfen die 15.000 Studentinnen und Studenten der Universität von Beijing umsonst, so wie alle ihre Kommilitonen an den Universitäten des Landes. Mit der Beleuchtung hapert es allerdings im Studentenheim ebenso wie mit dem heißen Wasser. Eine warme Dusche pro Woche ist drin, für jede und jeden. Dem politischen Kampfwillen tun die ärmlichen Umstände des Studentenlebens keinen Abbruch. Im Zimmer 102 drucken drei Studenten auf einer altertümlichen Vervielfältigungsmaschine Flugblätter für den politischen Kampf, der sich draußen abspielt. Mehr Demokratie fordern sie und Anerkennung ihrer Forderungen. No. Zimmer 104 des Studentendorfes ist verlassen. Hier hausen drei junge Männer, die schon seit heute Morgen auf dem Platz des himmlischen Friedens sind. Die Musik, die die Bilder von der traurigen, unaufgeräumten Bude untermalt, dringt aus einem teuren ausländischen Kofferradio. Indiz dafür, dass hier ein Kaderkind wohnt. Gibt es schlechte Kaderkinder und gibt es gute Kaderkinder, sagt einer der Amateurdrucker aus dem Nebenzimmer. Draußen findet eine Kundgebung statt. Die junge Frau, die vor etwa 300 Studenten eine Rede hält, hat ihre Stimme kaum in der Gewalt. Schließlich ist es keine Kleinigkeit, öffentlich mit Kritik aufzutreten, nachdem ein Leitartikel in der Parteizeitung den studentischen Protest zu Anfang als Konterrevolution gebrandmarkt hatte. Glauben Sie, dass die Demonstration der Studenten Erfolg haben wird? Warum? Die auf Deutsch gestellte Frage kann die 20-Jährige auf die Schnelle nicht verstehen. Sie erkundigt sich bei unserem Dolmetscher, aber die Antwort kommt in klarem und verständlichem Deutsch. Ja, ich glaube. Die ökonomischen Lehren von Karl Marx hat man im China der Reformen schon weitgehend über Bord geworfen. Festhalten wollte Deng Xiaoping dagegen an den Ideen Lenins, am Machtmonopol der Partei, an der zentralistischen Führung, an der strengen Disziplinierung und Reglementierung der Gesellschaft. Nach Marx, so scheint es, muss nun die Partei in Peking auch die leninistischen Prinzipien der Herrschaft aufgeben. Die Städter voran, die Studenten verlangen Kampf gegen die Korruption, die zweifellos durch das Machtmonopol der Parteifunktionäre gefördert worden ist. Und sie verlangen mehr Freiheit und Demokratie. Aber was ist das? Was ist darunter in einem Land zu verstehen, das keine eigene demokratische Tradition hat, wohl aber eine politische Kultur, in der Hierarchie, Herrschaft durch Tugend und Vorbild und Respekt vor dem Alter eine besondere Rolle spielen? Die Kritik der jungen Studenten an der Person des 84-jährigen Deng Xiaoping, der China stärker verändert hat als Mao Zedong, diese Kritik wird man im ländlichen China nur schwer verstehen. Und wie soll im Riesenreich der Mitte Demokratie wirklich funktionieren? Wir im Westen können da nicht raten, auch wenn wir der Bewegung Erfolg wünschen. Michail Gorbatschow hat das chinesische Volk wissen lassen, dass Perestroika und Glasnost nicht übertragbar sind. Wenn die Pekinger Studenten sich von Gorbatschow dennoch haben inspirieren lassen, dann übersehen sie, dass die sowjetische Polizei auf Demonstrationen, die der Kontrolle zu entgleiten drohten, geschossen hat, wie beispielsweise in Tiflis. Gorbatschow hat deshalb nicht den Schatten des Verdachts aufkommen lassen, als wolle er die Demonstranten ermuntern, von seiner Reform zu lernen. Denn die Vorbildrolle der Sowjetunion war ein wesentlicher Grund für den langen Konflikt zwischen Moskau und Peking, der ja nun gerade beendet worden ist. Ein Rückblick auf die Stationen der Entfremdung und der Wiederannäherung von Jürgen Bertram. Man speist und trinkt sehr gut im neu eröffneten russischen Restaurant zu Harbin im Norden Chinas. Das Lokal gehört einer chinesischen Familie, die mit sicherem Instinkt für die Marktlücke erkannte, dass russisches Ambiente durchaus im Trend liegt in einer Zeit, da China und die Sowjetunion ihre Feindschaft begraben haben und wieder gute Nachbarn sind. In den dramatischen Jahrzehnten, die der Normalisierung vorausgingen, gab es auch Phasen ohne Zwist. Aber selbst dann erging es den kommunistischen Giganten wie dem melancholischen Pärchen auf dem Bild im Restaurant. Man kam sich manchmal sehr nah, war aber nie wirklich glücklich miteinander. Harbin bietet sich als Ausgangspunkt einer Chronologie der wechselvollen Ereignisse an. Sowjetische Soldaten tragen hier oben in der Mandschurei 1945 erheblich dazu bei, die japanischen Besatzer zu vertreiben. Der Sieg, an den Dutzende von Denkmälern erinnern, schafft wichtige Freiräume für Chinas Kommunisten, die an die Macht wollen. Doch während ihre Soldaten in der Mandschurei kämpfen, vergisst die Sowjetunion nicht, sich in dieser Region einige Privilegien wie die Benutzung eines strategisch wichtigen Hafens zu sichern. Moskau im Februar 1950. Die sowjetische Spitze empfängt Mao Zedong, den siegreichen chinesischen Revolutionär, der wenige Monate zuvor die Volksrepublik China ausgerufen hat. Der Kommunist Mao sieht in dem Kommunisten Stalin seinen natürlichen Verbündeten. Im Kreml unterzeichnen Moskau und Peking einen Freundschaftsvertrag. 1953, dem Todesjahr Stalins, arbeiten bereits 100.000 sowjetische Berater in China. Sie bauen Fabriken auf, verbessern die Infrastruktur, machen China aber auch abhängig von ihrem Know-how. Als Stalins Nachfolger Chruschtschow 1959 China besucht, ist das Verhältnis Peking-Moskau bereits getrübt. Man verübelt dem nur noch formell mit Freundlichkeit empfangenen Kreml-Chef unter anderem seine Annäherung an die USA. Es kommt zum Bruch zwischen Peking und Moskau. Moskau zieht seine Experten zurück und Peking präsentiert die aus eigener Kraft gebaute Yangtze-Brücke bei Nanking als Symbol nationaler Unabhängigkeit und Stärke. In Wahrheit hat die chinesische Wirtschaft unter dem plötzlichen Abzug der Fachleute schwer zu leiden. Doch der Realitätssinn ist in China längst verdrängt worden durch den revolutionären Traum vom neuen Menschen. Der Ton zwischen Peking und Moskau wird immer schärfer. Die Führung der KPDSU ist der größte Spalter der Gegenwart, heißt es im Juni 1964 in einem gegen die sowjetischen Kommunisten gerichteten und international verbreiteten Papier der chinesischen KP. Und wenig später heißt es über die Sowjets: Sie pflegen die intimsten Beziehungen zu den amerikanischen Imperialisten, hocken mit ihnen unzertrennlich auf einem Ast wie ein feurig verliebtes Vogelpärchen, das man nicht einmal mit Stockhieben auseinanderbringen kann. Auf dem Grenzfluss Ussuri eskaliert der Konflikt Ende der 60er Jahre zu gewaltsamen Konfrontationen. Die auch extrem Moskau-feindliche Kulturrevolution heizt die Emotionen auf chinesischer Seite zusätzlich auf. Bei einem Trauerzug für die am Ussuri getöteten Soldaten heißt es: Für ihre Blutschuld müssen die sowjetischen Revisionisten zahlen. Peking 1977. Dem im Jahr zuvor verstorbenen Revolutionär Mao hat man ein Mausoleum errichtet und als sich die Spitzen der KP vor ihm verbeugen, steht China vor einer historischen Wende, dem Wechsel von der revolutionären Utopie zum Pragmatismus. Öffnung heißt die Devise der reformfreudigen Nachfolger Maos, die erstmal Chinas marode Wirtschaft modernisieren wollen und an Projekten wie diesem Stahlwerk bei Shanghai auch ausländische Partner beteiligen. China hält sich zunächst an den kapitalistischen Westen, der dem kommunistischen Osten weit überlegen ist und der seinerseits in China den Markt der Zukunft sieht. Die sowjetische Präsenz in China beschränkt sich nach der Öffnung zunächst auf den Bereich der Diplomatie. Doch das internationale Klima wird für eine Annäherung immer günstiger. Als man in Peking am 1. Oktober 1988 mit großer Beteiligung ausländischer Diplomaten den Gründungstag der Volksrepublik feiert, hat der sowjetische Reformer Mikhail Gorbatschow bereits deutlich sein Interesse an einer Aussöhnung mit China signalisiert. Dies passt ins Bild einer Welt, die sich befreit hat vom starren Blockdenken, in der sich das ökonomische Element immer stärker durchsetzt gegen die Ideologie und in der sich somit völlig neue Möglichkeiten der Kooperation ergeben. Hat man Gorbatschows Signal verstanden, da weiten China und die Sowjetunion auch schon zum Beispiel ihre Zusammenarbeit im Medienbereich aus. So tauschen die Fernsehsender beider Länder kulturelle, aber auch politische Programme aus. Und bekannt wird den Chinesen via Bildschirm nun auch jener Mikhail Gorbatschow, der wie Deng Xiaoping begriffen hat, dass Reformen nicht ohne ein befriedetes Umfeld möglich sind. In der sowjetischen Botschaft in Peking häufen sich nun die Pressekonferenzen. Hier berichtet die sowjetische Seite über Gespräche zum Thema Kambodscha, die davon zeugen, dass die in den dortigen Bürgerkrieg involvierten Mächte, China und Sowjetunion, auch an einer Lösung dieses komplizierten Konfliktes interessiert sind. Und zum ersten Mal fällt dann gegen Ende vergangenen Jahres ein magisches Wort: Gipfel. Als die Sowjetunion vor der Jahreswende in Peking eine Industriemesse eröffnet, steht bereits fest, dass er stattfinden wird, dieser Gipfel, von dem sich beide Seiten auch erhebliche Fortschritte in der ökonomischen und technologischen Zusammenarbeit versprechen. Zwar wirken solche Visionen noch recht unrealistisch, doch wird die Kooperation zwischen Moskau und China der dynamischen und weltpolitisch immer bedeutender werdenden asiatisch-pazifischen Region neue Impulse geben. Zunächst politisch und langfristig auch wirtschaftlich. Das weltpolitische Gewicht verlagert sich um ein weiteres Stück in Richtung Asien und reduziert wird dabei bedrohliches Konfliktpotenzial. Das von innenpolitischen Krisen geplagte China hat durch den Gipfel außenpolitisch zu seiner uralten Lieblingsposition zurückgefunden, wie sie eine aus Blumen geformte Landkarte am Heldenobelisk zu Peking symbolisiert. Es ist die Position der Mitte oder besser des Mittelpunktes. Umworben ist China nun vom West und Ost. Normalisierung der Beziehung heißt freilich nicht, dass China und die Sowjetunion wieder Bündnispartner werden, die ihre Außenpolitik synchronisieren. Beide Supermächte wollen souverän handeln im eigenen nationalen Interesse. Chancen der Zusammenarbeit gibt es dennoch, und zwar im wirtschaftlichen Bereich. Hier besteht sogar eine gewisse Identität der Interessen. Die Sowjetunion möchte Sibirien entwickeln, dort fehlen Arbeitskräfte, die in China in großer Zahl bereitstehen. Langfristig könnte sich aus dieser Zusammenarbeit an der längsten Staatsgrenze der Welt, die über 7000 Kilometer reicht, so etwas wie ein asiatischer Wirtschaftsraum entwickeln. Heute ist das nur eine Vision. Gerd Ruge, unser Moskau-Korrespondent, hat kurz vor der Gorbatschow-Reise nach Peking Gelegenheit gehabt, die sowjetisch-chinesische Grenze zu besuchen. Er hat einen von drei Grenzübergängen filmen dürfen, jenen zwischen Sabaikalsk auf sibirischer Seite und der chinesischen Stadt Mandschuli in der Provinz Heilongjiang. Sabaikalsk, Grenzstädtchen 6000 Kilometer von Moskau entfernt. Hier, wo 7000 Sowjetmenschen leben, scheint die Welt zu Ende, aber hier ist einer der drei wichtigsten Grenzübergänge, die China und die Sowjetunion verbinden. Einer der drei Punkte an der längsten Staatsgrenze der Welt, über den in Zukunft der Handel laufen soll. Unter den Scheinwerfertürmen der Schienenstrang. Eine der nur drei Eisenbahnverbindungen zwischen China und der Sowjetunion. Hier liegen noch die Bunker und Splittergräben aus den 20 Jahren erbitterter Feindschaft zwischen den beiden sozialistischen Ländern. Nun beginnen sie zu verwittern, seit sich die Beziehungen vor rund 10 Jahren zu normalisieren begannen. Auf der stundenlangen Fahrt durch die Steppe im sowjetischen Grenzgebiet haben wir keine regulären Armeeeinheiten mehr gesehen, nur Grenztruppen ohne schwere Waffen. Die Truppenkonzentrationen, früher auffällige Drohgebärde, sind zum großen Teil zurückgezogen worden. Die Kontrollen bleiben natürlich, aber nun haben die wirklichen Grenzer wieder zu tun, weil die Frachtzüge zu rollen beginnen. Vor allem ist eine Sorge geblieben, dass mit den Exportgütern Rauschgift eingeschmuggelt werden könnte. An der längsten Grenze der Welt gibt es immer noch den längsten Zaun, der sich endlos in der Steppe zu verlieren scheint, ehe an Amu und Ussuri, wo chinesische und sowjetische Soldaten aufeinander schossen, endet. Nach und nach öffnet sich diese endlose Grenze. Für einen Grenzübergang, den es offiziell noch gar nicht wieder gibt, hat dieser reichlich Betrieb. Mandschuli auf der chinesischen Seite, Sawalkalsk auf der sowjetischen. Zugelassen bisher offiziell nur für den Eisenbahnverkehr, der nie unterbrochen war. Hier sind immer 2 Züge pro Woche durchgefahren. Aber jetzt kommen hier in dieser einen Stunde, in der wir die Erlaubnis warteten, näher an den Grenzpunkt zu kommen, kommen hier Chinesen durch. 250 waren es in dieser Stunde, die als Bauarbeiter in die Sowjetunion einreisen. Dazu chinesische Lastwagen, die aus der Sowjetunion nach China fuhren. Offiziell wird dieser Grenzpunkt erst nach den Verhandlungen in Peking geöffnet werden, aber die Wirklichkeit war den Verhandlungen voraus. Große Buchstaben zeigen, die Sowjetunion beginnt hier. Ihre Grenzer haben den Kontakt schon längst aufgenommen, demonstrieren jedoch Wachsamkeit, während die Chinesen auf ihrer Seite ein großes Tor zu bauen beginnen, mit dem sie ihre Grenze markieren. Jetzt gehen 2 chinesische und 2 sowjetische Offiziere ins Niemandsland, verabschieden sich höflich nach Verhandlungen über die Einreise der großen Gruppe chinesischer Bauarbeiter. Und dann öffnet sich auf sowjetischer Seite das Tor, das die Grenze darstellt. Der chinesische Omnibus setzt sich in Bewegung. Chinesen kommen über die Grenze, um als Waldarbeiter und Gemüsezüchter und in den Städten auf russischen Neubauten zu arbeiten. Sie sind Gast- und Leiharbeiter von einer chinesischen Firma vermittelt. Sie haben chinesischen Schnaps mitgebracht, der sich auf der trockenen russischen Seite zu Wucherpreisen verkaufen lässt, ihre Kochtöpfe und Kochgeräte. Denn in der Sowjetunion leben sie in Gemeinschaftsunterkünften. Die chinesische Firma verpflegt sie. Sowjetische Rubel bekommen sie nicht ausgezahlt. Erst später, wenn sie einmal nach China zurückkehren, in einem Jahr etwa, erhalten sie ihren Lohn. Der Export von Arbeitskräften ist ein Schwerpunkt in den sowjetisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen im Grenzland. Streng kontrolliert, abgeschirmt gegen illegale Zuwanderung. Die Sowjets brauchen die Arbeiter, aber sie fürchten die Überflutung, seit ihnen von China nicht nur Tausende, sondern Hunderttausende, ja einmal sogar 1 oder 2 Millionen als Arbeitskräfte angeboten wurden. Von sowjetischer Seite rollen die Züge mit Holz. Das gibt es im menschenleeren Sibirien reichlich. Und mit Kunstdünger, der auch in der eigenen Landwirtschaft knapp ist. Und von den Chinesen erwarten sie die Lieferung von Kleidung und Haushaltsgeräten. Und dann rollen Kartoffeln aus China an. Was im europäischen Russland reichlich gegessen wird, ist im sibirischen Grenzland rar. Es ist schneller auf kürzerem Weg aus China, der Mandschurei, zu beziehen. Für die Sowjets ist es das Wichtigste, dass sie nun eine Quelle für Arbeitskräfte erschlossen haben, die unversiegbar scheint. So knapp Arbeiter in Sibirien sind, so viel Arbeitslose scheint es in China zu geben. Zum Teil ungelernte Kräfte, die sich mit modernen Baumaschinen nicht auskennen und deshalb auch weniger bekommen als die sowjetischen Kollegen, sagen sie selber, selbstkritisch und scheinbar zufrieden. Arbeitskraft gegen Kunstdünger, ein steinzeitliches Außenhandelsverfahren. 2 ungeschlachte sozialistische Riesen suchen nach moderneren Wegen und die 23-jährige Arbeiterin, die auf ein Jahr in die Sowjetunion verpflanzt wurde, findet dies auch sehr gut. Nur, sagt sie, hat sie großes Heimweh. Morgen ist der letzte Tag des Gorbatschow-Besuchs in China. Erst wenn der sowjetische Gast das Land verlassen hat, wird die Staatskrise in Peking entschieden werden. Der Aufstand der städtischen Masse hat Deng Xiaoping einen Schlag versetzt, der ihn sichtlich gezeichnet hat. Er wirkte in den Filmbildern plötzlich alt, gebrechlich. Er ist am Ende und sein Rücktritt wäre keine Überraschung. Aber das wäre nur der Anfang. Die gesamte Führung steht am Pranger. In China beginnt eine neue Ära. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Guten Abend.